Kommerzialrat Duttenhofer, der Trauerfeier für den großen Mann ferngeblieben, tritt erst wieder in Erscheinung, als Fragen um den Nachlass zu klären sind, und greift nach dem Erbe. Es sind die vormals verschwiegenen Lizenzzahlungen aus Frankreich, mit denen er die Familie des Verstorbenen unter Druck setzt. Nur unter der Maßgabe, dass die Hinterbliebenen weitgehend auf ihre Anteile aus dem Nachlass verzichten, wäre er bereit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Andernfalls sei davon auszugehen, dass dem Namen Daimler ein schwerer Schatten auferlegt werde. Die Erben geben nach. Alles, was ihnen bleibt, ist ein geringer Aktienanteil. Eine kurz darauf durchgeführte Kapitalerhöhung degradiert die Familie schließlich und endgültig zum bedeutungslosen Kleinaktionär. In Österreich fährt Konsul Emil Jelinek, ein vermögender Mann und Autonarr, schon seit einigen Jahren Autorennen mit Daimler-Fahrzeugen. Mit großem Erfolg. Seine Begeisterung für die Automobile der DMG ist so groß, dass er die Vertretung für Österreich übernimmt. Auch das mit großem Erfolg. Im Jahre 1900, kurz vor Gottlieb Daimlers Tod, schreibt er einen feurigen Brief an Wilhelm Maybach. Ich brauche einen mindestens 35-pferdigen, mit keinem anderen vergleichbaren Wagen. Ein tiefes, langes, breites Gestell. Euer Phönixwagen ist eine Puppe. Ich will den Schmetterling. Macht mir ein Auto genau nach meinen Angaben und ich nehme eine ganze Serie ab. Maybach konstruiert das Fahrzeug. Und die DMG liefert 36 Exemplare an den Konsul, der sich zur Hälfte an den Produktionskosten beteiligt. Begeistert von dem neuen Wagen, der genau seinen Vorstellungen entspricht, tauft er ihn auf den Namen seiner damals 11-jährigen Tochter. 2 Jahre später tragen alle Fahrzeuge der Daimler Motorengesellschaft diesen Namen, der bis heute zu den berühmtesten zählt, den ein Automobil jemals trug. Mercedes. Das Beste oder nichts. Gottlieb Daimler und die Erfindung des Automobils. Erzählerin Anne Weber. Erzähler Gerhard Garbers. Gottlieb Daimler Werner Wölbern. Wilhelm Maybach Samuel Weiß. Buch und Regie Michael Esser. Musik Ben Esser. Geräusche Martin Langenbach. Sounddesign Volker Zeigermann. Eine Campfire Media Produktion 2009.